Otto Julius Bierbaum. Eine empfindsame Reise im Automobil von Berlin nach Sorrent und zurück an den Rhein. Vorwort. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, sagt Herr Urian. Und ich füge hinzu, er kann's nicht bloß, er will's meist auch. Das Erzählen in langen und breiten Briefen, aber wie ich es hier verübt habe, ist im Allgemeinen aus der Mode gekommen. Erstens wohl, weil das Reisen nichts weiter Besonderes mehr ist. Dann, weil man heute überhaupt nicht mehr gerne lange Briefe schreibt. Und schließlich, weil es überall Ansichtspostkarten gibt. Wenn ich trotzdem diese Briefe geschrieben und mich sozusagen in einen gewissen Gegensatz zu meinen Zeitgenossen gebracht habe, so ist dies nicht lediglich aus der bösen Lust am Andersmachen zu erklären, sondern vielleicht zu entschuldigen durch folgende drei Umstände. Erstens, meine Reise war etwas Besonderes. Zweitens, ich schreibe gerne lange Briefe. Drittens, auf den Ansichtspostkarten ist so schrecklich wenig Platz, dass sie meinem Mitteilungsbedürfnis nicht genügen. Der Hauptgrund ist natürlich der erste. Es wird zwar, wie ich glaube, nicht mehr lange dauern und das Reisen im Automobil ist etwas Gewöhnliches. Vor der Hand aber gehören längere Reisen dieser Art noch zu den Seltenheiten. Die vorliegende Schilderung eines solchen Unternehmens ist, soviel ich weiß, die erste, die in Deutschland als Buch veröffentlicht wird. Nur in Sportszeitungen bin ich kürzeren Beschreibungen längerer Touren begegnet. Und bei ihnen handelte es sich fast ausschließlich um Äußerungen rein sportlichen Interesses. Meine Reise aber hat mit dem Automobilsport als solchem nicht viel zu tun. Sonst hätte ich sie nicht als eine empfindsame Reise bezeichnen können. Denn was ein richtiger Automobilist ist, der kennt die Empfindsamkeit nicht. Ich meine das Wort natürlich in seiner alten Bedeutung. Und nicht in dem Sinne von Sentimentalität, den es jetzt angenommen hat. Empfindsamkeit heißt der Zustand und die Gabe stets bereiter Empfänglichkeit für alles, was auf die Empfindung wirkt. Die Fähigkeit und Bereitschaft, neue Eindrücke frisch und stark aufzunehmen. Mit offenen, wachen, allen Erscheinungen des Lebens, der Natur zugewandten Sinnen reisen, nenne ich empfindsam Reisen. Und dieses Reisen allein erscheint mir als das wirkliche Reisen, wert und dazu angetan, zur Kunst erhoben zu werden. Doch darüber wird man in diesen Briefen meine Meinung öfter vernehmen. Und ich hoffe, dass dieses Buch meine Leser davon überzeugen wird, dass wir jetzt im Automobil das Mittel an der Hand haben, die Kunst des Reisens aufs Neue zu pflegen und noch weiter zu führen, als es ihr in der Zeit der Reisekutschen beschieden gewesen ist, denen unsere Vorfahren Genüsse zu verdanken gehabt haben, wie sie der Eisenbahnreisende nicht einmal ahnt. Der gewöhnliche Automobilist allerdings auch nicht. Der ist dazu zu sehr Sportsman. Erst wenn der Automobilismus aufhört, ausschließlich ein Sport zu sein, wird er für die Kunst des Reisens das bedeuten, was seine eigentliche Bestimmung ist. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich unterschätze die Bedeutung des Automobilsports für die Entwicklung der Sache keineswegs. Schlage sie vielmehr hoch an und lasse mich darin auch durch die Auswüchse des Rennwagenwesens nicht irre machen. Dieses wird für die Motorwagenindustrie immer die Bedeutung haben, die der Pferderennsport für die Pferdezucht hat. Aber das Eigentliche dieser großen neuen Erscheinung, die den Rang eines starken Kulturfaktors hat, liegt nicht im Sport. Der hat nur Experimentalwert. In der Ausnutzung seiner Resultate für das Allgemeine, in seiner Übersetzung ins praktische Leben, liegt die Zukunft des Automobilismus. Meine Reise war der Versuch einer praktischen Probe auf das Exempel des Sports. Und ich bringe ihre Schilderung vor die Öffentlichkeit, weil sie gelungen ist. Und zwar gelungen nicht mit einem der Millionärsvehikel, die nur Portemonnaie-Granden erschwinglich sind, sondern mit einem leichten, billigen Wagen. Für mich wäre er freilich immer noch zu teuer gewesen. Und so will ich, um mich keiner Vorspiegelung falscher Tatsachen schuldig zu machen und um gleichzeitig gebührenden Dank auszusprechen, zum Schlusse nicht verhehlen, dass ich die Möglichkeit, diesen angenehmen Versuch zu machen, nicht meinen Einkünften als deutscher Dichter, sondern der Freundlichkeit des Verlags August Scherl GmbH verdanke, der mir den Wagen für die Dauer der Reise zur Verfügung gestellt hat. Nymphenburg im November 1903, Otto Julius Bierbaum.